Bitteschön. Okay. Also guten Tag. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rahmi Kurt. Ich bin der diensthabende Arzt auf dieser Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Klar, Hauptsache irgendjemand hilft mir. Ja, natürlich, natürlich. Dafür bin ich da, okay? Machen Sie sich keine Sorgen. Also, wie heißen Sie bitte? Ich heiße Anna Kowalski. Anna Kowalski. Kowalski. Okay. Anna mit Doppel-N, oder? Anna mit Doppel-N, ja. Okay. Würden Sie bitte Ihren Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, der ist auch schwierig, gebe ich zu. KOW Ja. ALSKI. Okay, gut. Anna Kowalski. Wie alt sind Sie? Ich bin noch 67 Jahre. 67 Jahre alt. Okay, könnten Sie bitte Ihr Geburtsdatum Ja, das ist der 9.7.54. 9.7.1900? 54. Okay, danke. Und wie schwer sind Sie? Ja, so 79, 80 Kilo. 70, okay. Und wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 1,68 Meter. Vielen Dank für alle Informationen, Frau Kowalski. Welche Beschwerden führen Sie hierher? Was ist passiert? Ja, also ich habe solche Bauchschmerzen und das ist irgendwie immer schlimmer jetzt geworden. Das hat schon von ein paar Tagen angefangen und jetzt sind die Schmerzen aber wirklich heftig. Und ja, was mir tatsächlich ein bisschen unheimlich ist, ich habe mich zweimal übergeben müssen und da war Blut in dem Erbrochenen drin und das kam mir jetzt nun ganz komisch vor. Ja, ich verstehe, Herr Kowalski. Ja, das sieht sehr heftig aus. Sie haben Bauchschmerzen seit ein paar. Ja, so im Oberbauch sind die Schmerzen. Und die werden immer schlimmer. Ich verstehe. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie stechend oder pochend, drückend? Nee, eher so dumpf. Dumpfe Schmerzen. Okay, ich verstehe. Und Sie haben sich zweimal übergeben. Ja, richtig. Wann Ja, war das? das einmal war gestern und vorgestern. Und tatsächlich war das so, dass die Schmerzen dann, nachdem ich mich übergeben musste, da waren die Schmerzen ein bisschen besser. Aber ansonsten sind die wirklich ziemlich doll, die Schmerzen. Ja, ich verstehe. Die Schmerzen sind immer da. Also die Schmerzen sind nicht gegangen, oder? Ganz weggegangen sind die nicht, sind ein bisschen besser geworden. Ja, Aber ich verstehe. sobald ich versuche, was zu essen, da wird es wieder ganz schlimm mit den Schmerzen. Ja, verstehe. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 einem sehr leicht und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Ach, also bestimmt über die Hälfte. Ich würde mal sagen, bei 7 sind die vielleicht. Okay. Am Anfang war die Schmerzintensität 7, aber nachdem übergeben, also sind sie auf Da 7? waren sie vielleicht ein bisschen weniger, dann vielleicht bei 6 oder 5. 6 Aber oder 5, wenn, okay. sobald ich was esse oder versuche, was zu essen, ja, jetzt habe ich gedacht, ich muss doch mal hier zu Ihnen kommen. Okay. Oberbauchschmerzen, Sie haben gesagt, also das ist nicht Ja. seitlich oder linksseitig. Nee, das ist eigentlich in der Mitte. Das kann ich nicht sagen, dass das an einer Seite Okay, ist. okay, okay. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Schmerzen in eine andere Körperregion ausstrahlen? Vielleicht wegen. Okay, ich höre Sie. Ja, ich meine, ist Ihnen aufgefallen, dass die Schmerzen in eine andere Körperregion ausstrahlen? Also wie zum. Nee, das ist nur da im Oberbauch, sonst eigentlich nirgendwo. Okay, ich verstehe. Haben Sie Übelkeit? Ja, klar, ja. Auch Übelkeit. Okay, ich verstehe. Sind Ihnen schwindelig oder? Ob mir schwindelig ist? Ja. Nee, das eigentlich nicht, nö. Ich fühle mich nur so ein bisschen schlapp eigentlich seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen. Okay, verstehe. Haben Sie so ähnliche Beschwerden davor bemerkt oder ist das erstmal aufgetreten? Das habe ich noch nie so gehabt. Nee, das ist, glaube ich, ja, das ist das erste Mal, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich schon mal so gefühlt habe. Okay, haben Sie saures Aufstoßen oder? Nee, also wenn dann eben diese richtige Übelkeit mit übergeben, aber sauer aufstoßen eigentlich so normalerweise nicht. Okay, ich verstehe. Haben Sie Juckreiz oder haben Sie gelbliche Veränderung der Haut oder am Augen bemerkt? Da ist mir nichts aufgefallen, nein. Okay, gut. Und möchten Sie noch etwas ergänzen oder das alles? Ja, also was mir noch aufgefallen ist, ich habe halt so eine Rheumaerkrankung. Ne oldu bırak onu abi geri alsana onu. Ben anlamadım abi. Hadi geri alsana oradan. 2019'dan konuşuyorlar. Tamam geri al ama Tiana neyle alakalı konuşuyor? Hallo, machen Sie mal eben. Ja, danke. Okay. So, ich habe wegen Rheuma nehme ich halt Cortison und jetzt habe ich in den letzten Wochen 2-3 Kilo zugenommen, das ist mir aufgefallen. Ach so, 2-3 Kilogramm haben Sie abgenommen? Nee, zugenommen. Zugenommen, ach so, Entschuldigung. Ja. Seit 2-3 Wochen? Ja, in den letzten 4 Wochen, würde ich sagen. Ich nehme halt Cortison wegen des Rheumas, ne? Okay, Cortison-Tabletten, oder? Ja. Okay, welche Dosierung? Nehmen Sie. Oh, was steht denn da drauf? Ich muss mal auf meinen Zettel gucken, einen Augenblick. Das ist Prednisolon 15 Milligramm, nehme ich zurzeit morgens eine. Prednisolon 15 Milligramm? Morgens? Okay, ich verstehe. Seit wann leiden Sie an Rheumatoid Arthritis? Oh, das habe ich schon ganz lange, über 10 Jahre schon. Über 10 Jahre? Okay, ich verstehe. Und das, also hilft die Tabletten Ihnen oder wie gehen Sie damit um? Ja, manchmal muss ich auch noch Schmerztabletten nehmen. Ne? Also, aber wir versuchen halt, es irgendwie damit in den Griff zu kriegen. Ja, ich verstehe. Welche Schmerztabletten nehmen Sie? Ja, Diclofenac nehme ich, ne? Okay. Aber wenig eigentlich. Welche Dosierung? 50 Milligramm, eine dreimal am Tag. Dreimal am Tag? Morgens, mittags und abends. Okay, regelmäßig nehmen Sie ein, oder? Ja, wenn es mir ganz gut geht, lasse ich die auch mal weg, aber normalerweise. Ja, ich verstehe. Okay, auch nehmen Sie als Magenschutz ein Medikament? Nee, ich wüsste jetzt nicht, was ich an Magenschutz nehme, ich nichts, nee. Nie? Okay. Okay, gut. Ja, haben Sie Probleme, abends durchzuschlafen, Frau Kowalski? Jetzt in letzter Zeit, weil es mir jetzt nicht so gut geht, schlafe ich schon nicht gut und ich schwitze auch ein bisschen in der Nacht. Schwitzen in der Nacht? Seit wann schwitzen Sie? Ja, das ist eigentlich auch erst jetzt in letzter Zeit gewesen. Aber ich sage ja auch, es geht mir gerade so gar nicht gut, deswegen bin ich ja auch gekommen, ne? Okay, also aber das bedingt mit diesen Beschwerden seit ein paar Tagen oder seit einem Monat schwitzen Sie, also was können Sie sagen? Nee, das mit dem Schwitzen ist vielleicht so seit 14 Tagen oder so. Okay, seit 14 Tagen. Müssen Sie eher Unterwäsche wechseln, oder? Ja, so je nachdem, ne, wenn ich aufwache, muss ich wohl mal das Nachthemd ausziehen und was anderes anziehen. Aber manchmal merke ich das auch erst morgens, dann wenn ich aufstehe, dass ich geschwitzt habe. Ne? Okay, manchmal brauchen Sie Unterwäsche zu wechseln. Okay, ich verstehe. Ja, haben Sie Fieber oder Stellfrost? Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, nein. Okay, verstehe. Okay, und Also sie schlafen nicht gut. Also das heißt, ja, genau. Schlafen Sie, also haben Sie Probleme beim Ein- oder Durchschlafen besonders? Was können Sie sagen? Naja, also jetzt zur Zeit wegen dieser komischen Bauchschmerzen habe ich halt insgesamt auch zum Einschlafen Schwierigkeiten. Normalerweise kann ich wohl einschlafen, aber wach dann irgendwann unterwegs auf. Okay. Also Durchschlafstörungen dann, ne? Ich verstehe, aber seit ein paar Tagen haben Sie Einschlafstörungen, ja, verstehe. Hm. Okay, okay, gut. Okay, und ja, wie sieht Ihr Appetit aus? Also, essen Sie gut oder? Naja, normalerweise schon, aber jetzt eben zur Zeit macht das Essen überhaupt gar keinen Spaß, ja, weil okay. Ich jedes Mal Schmerzen habe, wenn ich was gegessen habe. Okay, okay. Und okay. Jetzt habe ich eigentlich auch schon die letzten Tage nur noch so versucht, so ganz vorsichtig auch gekochtes Zeug zu essen und nichts Kaltes und nichts Heißes, sondern alles nur so Schlabberkram, aber ja, trotzdem tut das weh. Hm. Okay, okay, ja. Ja, das ist schlimm, ich kann gut verstehen, ja, Frau Kowalski. Und Sie haben gesagt, dass Sie Rheumatoid Arthritis haben, leiden an andere Vorerkrankungen, Diabetes. Ja, oder ein bisschen hohen Blutdruck habe ich auch noch. Blutdruck, okay. Haben Sie Bluthochdruck? Bitte? Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Ja, das ist auch schon über 10 Jahre. Auch über 10 Jahre. Hm. Okay. Wie stellt den Blutdruck ein? Also nehmen Sie irgendwelche mit? Dann nehme ich Captopril. Captopril. Okay, Captopril, okay, verstehe. Welche Dosierung nehmen Sie ein? Ja, ich meine, da steht 25 drauf. Okay, wie oft? Eine morgens, eine abends. Eine morgens, eine abends, okay, gut. Mhm. Noch andere Vorerkrankungen oder sind Sie schon mal operiert worden, Frau Kowalski? Ja, also, ach, da war ich ganz jung, da war ich 18, da habe ich mal einen Kreuzbandriss gehabt, da bin ich operiert worden. Aber sonst... Zum Glück keine Operation bisher. Okay, okay. Und das, welche Seite war das? Also Rechtsseite oder Linksseite? Rechts. Rechtsseite. Aber aktuell haben Sie keine Probleme mit Kreuzbandriss? Mit den Beinen? Nein. Okay, okay, gut. Sehr gut. Und noch andere Operationen, noch andere Fragen? Nee, sonst keine OP. Okay, sehr gut. Ja, Sie haben gesagt, dass Sie Cortison-Tabletten, also Prednisolon, Diclofenac sowie Captopril einnehmen. Noch andere Medikamente? Nee, das ist alles. Das ist alles. Okay, das ist sehr gut, ja, eigentlich, Frau Kowalski. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ich meine Pollen oder Antibiotika, wie zum Beispiel? Nein. Nein. Nee. Zum Beispiel bekommen Sie Blähungen, wenn Sie also Brot oder Milchprodukte essen? Nee, sowas kann ich alles gut vertragen, ja. Alles ist gut, okay, sehr gut. Ja, können Sie mir sagen, Frau Kowalski, ob Sie rauchen? Ja, ich rauche seit 20 Jahren, rauche ich bestimmt... Ja, fast ein Päckchen am Tag. Hm. Ein Päckchen? Ja. Okay, seit 20 Jahren ein Päckchen. Wie viele Zigaretten sind in einer Schachtel? 20. Hm. Okay, okay. Aber davor haben Sie nicht geraucht? Nur seit... Nein, ich habe das irgendwie so spät angefangen, ja. Hm. Okay, okay. Hm, ja, verstehe. Und trinken Sie Alkohol? Bier? Wein oder? Ja, ein Glas Wein trinke ich schon ein paar Mal in der Woche, ja. Ein Wein? Ein Glas Wein, ja. Ein Glas Wein pro Woche? Nein, ein paar Mal in der Woche. Ein paar Mal in der Woche, okay. Ja, so also 4-mal, 3-mal in der Woche, je nachdem, was so los ist. Hm. Okay, okay, gut, das ist nicht ja, schlecht, okay, das passt. Und ja, nächste Frage ist Routinefrage. Frau Kowalski, konsumieren Sie Drogen oder Nein, sowas mache ich nicht, nein. Damit ja, das ist keine ja. Berührung. Okay, ja, wie ich gesagt habe, ist das nur Routinefrage, okay? Nehmen Sie sich nicht persönlich, okay. Und was machen Sie beruflich? Och ich bin Hausfrau gewesen. Ja, wobei, ja, ich bin natürlich immer noch Hausfrau. Ich bin ja jetzt im Rentenalter. Aber ich habe nie sonst außerhalb vom Haus gearbeitet. Okay, Sie sind eine Hausfrau, also. Mhm. Aber Sie bestimmte okay, Arbeit. Okay, ich verstehe. Und sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Okay, gut. Und haben Sie Kinder? Ja gut, die sind natürlich jetzt schon erwachsen, ne? Erwachsen, okay. Wie viel? Ja, die sind ja schon groß, ja. Okay. Okay, wie viele Kinder haben Sie? Zwei. Zwei Kinder. Ich habe sogar schon Enkelkinder. Mhm. Ach so, ein Enkelkind. Ja, zwei Enkelkinder habe ich schon. Zwei Enkelkind, okay. Und zwei Kinder, das ist gut, ja. Sind Ihre Kinder auch, Ihr Enkelkind gesund oder haben Sie... Ja, die sind alle gesund, ja. Okay, sehr gut. Ja, das freut mich ja, Frau Kowalski. Ja, in Bezug auf Familienanamnese. Ihr Eltern noch? Oh nein, mein Vater ist am Herzinfarkt verstorben und meine Mutter, ja, die ist sehr alt geworden, aber ich weiß gar nicht, die hatte, glaube ich, keine richtig schlimme Erkrankung. Also keine chronische Erkrankung. Okay, Ihre Mutter hat keine chronische Erkrankung oder Sie sind nicht operiert worden, ja? Richtig? Nö, nicht, dass ich wüsste, nö. Okay, wann ist Ihr Vater gestorben? Oh, das ist auch schon wieder eine Weile her. Der ist nicht so alt geworden, der ist mit 79 gestorben und meine Mutter ist 88 geworden. Okay, Ihre Mutter lebt noch mit... Nein, die lebt nicht mehr. Ah, Ihre Mutter auch nicht? Ja, aber die hatte irgendwie keine... Die ist so an Altersschwäche gestorben. Die hatte keine grundlegende Erkrankung. Ach so, Altersschwäche, okay. Aber Sie wissen nicht, welche Erkrankung... Nee, ich weiß nicht, woran die tatsächlich gestorben ist. Sie war einfach alt, ne? Okay, ich verstehe. Hm, ja, es tut mir leid, Frau Kowalski. Es fühlt sich an, als würde ein Teil von Ihnen fehlen, oder? Also wegen ja, so von der Geschichte fehlt was, ne? Das ist mit einmal so der Schnitt, ne? Das ist richtig. Okay, und haben Sie Geschwister? Ja, ich habe noch Geschwister, ja. Okay, sind Sie gesund? Die sind, ja, doch, soweit sind die alle gesund, ja. Okay, wie viele Geschwister haben Sie? Zwei. Zwei Geschwister. Okay, alles ist gesund. Ja, gut. Okay, Frau Kowalski. Ja, vielen Dank für alle Informationen. Ja, ich habe vorerst alle für mich wichtigen Fragen gestellt. Okay. Mhm. Möchten Sie noch etwas ergänzen oder haben Sie irgendwelche Fragen? Ja, was meinen Sie denn? Wo kommen denn jetzt diese Schmerzen her? Und Ja, ich verstehe ganz genau Sie, Frau Kowalski. Was kann man dagegen machen? Ne? Ja, ich verstehe Sie ganz genau, dass Sie die Ihre Beschwerden möglichst schnell wissen möchten. Aber ich würde sagen, dass wir nur bisher das Aufnahmegespräch beenden, okay? Mhm. Da kann ich nicht so viel sagen, aber also es bestehe der Verdacht auf Magen. Blutung oder vielleicht noch auch noch. Woher kommt sowas? Ja, es kann so viele Ursachen sein. Jetzt kann ich nicht so viel sagen, okay? Mhm. Jetzt brauche ich ein paar Untersuchungen von Ihnen. Was kann man da gucken? Wie kann man das feststellen? Ja, okay. Also als erstes würde ich Sie körperlich untersuchen, okay? Danach plane ich eine Laboruntersuchung, deshalb wird ein Kollege bei Ihnen Blut abnehmen. Okay? Mhm. Dann machen wir einige bildgebendes Verfahren. Ich meine, Ösophagogastrodeodenoskopie. Wie heißt das? Ja, das klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber machen Sie sich keine Sorgen, das ist Routineverfahren, okay? Das ist Magenspiegelung. Das ist eine Magenspiegelung. Ah, das habe ich schon mal gehört, ja. Ja. Mit einer Kamera, also mit einer... Und dann kann man gucken, ob das da blutet oder nicht. Ja, also es gibt eine Schlauch, der mit Kamera. Dann wir führen diese Schlauch also durch ihren Mund, in den Özefagus, also Speisenröhre, dann bis zu gegebenenfalls 12 Fingerdarm. Okay? Mhm. Vor der Untersuchung, und bin ich da in Narkose? Ja, vor der Untersuchung bekommen Sie nicht von Narkose, also teilweise Narkose. Deshalb bringen Sie nicht mit. Okay? Und deshalb machen Sie sich keine Sorgen. Mhm. Ja, gesagt habe, das ist Routineverfahren. Mhm. Und wir betrachten Ihr Gewebe. Dann, wenn es erfolgreich ist, können wir eine Probe entnehmen. Okay. Mhm. Dann wir schauen in Pathologie, in eine spezielle Laborator, ob das gefährlich oder nicht, wie zum Beispiel. Ja, da will ich ja mal hoffen, dass das nichts Gefährliches ist, ja. Mhm. Ja, ja. Gut. Und, ja, wenn es erfolgreich ist, ja, können wir diese Blutung stillen mit einem Dämpfen oder mit einer Adrenalinlösung, okay? Mhm. Ja, das aber das klingt aber alles ganz schön kompliziert. Muss ich dann jetzt stationär hier bleiben? Ja, also das wäre besser als ja. Und ja, okay. Ich ein paar Tagen wäre besser, also Sie bei uns zu bleiben, okay? Okay. Mhm. Ich spreche mit meinem Oberarzt jetzt. Gut. Komme ich zu Ihnen, dann sprechen wir noch ausführlich darüber, okay? Ja, super. Das ist gut. Mhm. Okay. Danke schön. Okay. Ja. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, vielleicht können wir das auch fragen. Sind Sie schwindelig und die Farbe Ihrer Stuhl verändert sich? Ah, ja. Wenn ja, wann, wie oft so? Ich habe schwindelig gefragt, aber ja, ich habe vergessen, ja, das wäre... Ja, das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Dass ja, normalerweise frage ich immer Stuhlgang und so weiter, aber ja. Vergessen vielleicht wegen der... Ja, okay. Aber ist natürlich ein guter Hinweis und ja, die hätte das ja auch selber sagen können, die Anna Kowalski, hat sie aber nicht, weil sie nicht gefragt worden ist. Sie hat also nicht gesagt, dass sie so ganz dunklen Stuhlgang hat. Ne? Das hat sie nicht verraten. Ja, aber der Doktor hat sie ja nicht gefragt. Ne? Ja, wie ich gesagt habe, ja, normalerweise frage ich immer regelmäßig. Also, ja, auf die Frage wäre das gekommen, ja. Ja, aber Sie haben keine doch. Dunkle, doch. Dunkle, doch, sie hat dunklen Stuhlgang. Dunkle Stuhlgang. Okay. Mhm. Aber erst kürzlich, ne? Erst? Seit wenigen Tagen. Seit, okay. Wie viel Mal haben Sie bemerkt, dunkle Stuhlgang? Dreimal, okay. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, okay. Mhm. Gut, hat sonst noch jemand einen Tipp oder eine Frage? Ähnlich habe ich hätten Sie schon. Das hat er tatsächlich gefragt. Ja, ich habe gefragt. Das hat er ganz, ganz klar gefragt, ja. Er hatte sie aber nicht vorher. Sie sagen Bescheid, wenn Sie zum Arztgespräch fertig sind, ne? Ja, wir können machen. Können wir schon? Okay, ich kann anfangen, oder? Es gibt keine... Ja, gerne, ja. Okay, passt. Ja, guten Tag. Ich möchte Ihnen heute gerne die 67-jährige Patientin Frau Kowalski vorstellen. Mhm. Frau Kowalski ist am 9.07.1954 geboren. Sie ist 79 groß und 1,68 Meter groß. Also 79 Kilo schwer. 79 Kilogramm schwer und 1,68 groß, ja, okay. Ja, Frau Kowalski, ja, stellte sich heute wegen seit ein paar Tagen bestehende, starke, nicht ausstrahlende Oberbauchschmerzen bei uns vor. Die Schmerzen seien im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Die Patientin bewertete die Schmerzintensität auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Am Anfang mit 7, nach dem Essen 5 bis 6. Und die Patientin klagte über eine zweimalige Hämatemesis. Hämatemesis. Ja, und die Beschwerden seien von Nausea sowie seit ein paar Tagen bestehende Müdigkeit begleitet gewesen. Der Patient gab an, dass die Patientin gab an, dass sie innerhalb von 4 Wochen 2 bis 3 Kilogramm zugenommen habe. Wie erklärt sie das? Gewichtszunahme. Also ja, sie hat einfach gesagt, ja, seit 4 Wochen, ja, 2-3 Kilogramm zugenommen, aber Cortisol, ja, richtig. Also der Patient, ja, nehme Cortisol gegen Rheumatoid Arthritis. Deswegen denke sie daran, dass sie wegen diese Medikamenteneinnahme ja, Gewicht zugenommen hat. Ja. Wegen der Medikamenteneinnahme, genau. Ja, ja. Wegen der, okay, Medikamenteneinnahme. Ja, habe ich verstanden. Ja. Ja, okay. Und die weitere vegetative Anamnese sei bis auf nächtliche Hypohidrose seit 14 Tagen sowie schmerzbedingte Appetitlosigkeit unauffällig. Der Patientin zufolge sei auch Melena zweimal seit ein paar Tagen aufgefallen. An Vorerkrankungen seien seit über 10 Jahren eine Rheumatoid Arthritis sowie eine arterielle Hypertonie bekannt. Mit 18 Jahren sei die Patientin wegen einer rechtzeitigen Kreuzbandruptur operiert worden. Ja, aktuell habe die Patientin keine Beschwerden. Die Medikamentenanamnese ergab die regelmäßige Einnahme von Prednison 15 Milligramm morgens einmal. Sowie Captopril 25 Milligramm morgens und abends. Zusätzlich nehme die Patientin Diclofenac 50 Milligramm dreimal am Tag ein. Okay. Ja, die Allergien Anamnesen seien unbekannt. Ja, und in Bezug auf Genussmittel rauche die Patienten seit 20 Jahren 20 Zigaretten pro Tag. Sie trinke ein Glas Wein ein paar Mal pro Woche. Sie gab an, ohne Drogen zu konsumieren. Also keine Drogen zu konsumieren. Keine Drogen. Und die Patientin sei eine Hausfrau, verheiratet. Sie habe 2 erwachsene Kinder und 2 Enkelkinder. Ja, in Bezug auf Familienanamnese sei ihr Vater mit 79 Jahren an einem Myokardinfarkt gestorben. Ihr Mutter sei mit 78 Jahren an altersbedingte Erkrankung verstorben. Die Patientin habe zwei Geschwister, sie gelten aktuell als gesund. Mhm, gut. Ja. Was ist denn jetzt Ihre Vermutung? Ja, ja, aufgrund von bisherigen Anamnesenangaben, ja, gehe ich von obere gastrointestinale Blutung mit Ulcus ventriculi. Aber als Differentialdiagnosen kommen ja Magenkarzinom oder ja auch ja Myokardinfarkt in Betracht. Ja. Mhm. Als weiteres Vorgehen schlage ich Folgendes vor. Als erstes würde ich die Patientin körperlich untersuchen. Mhm. Worauf achten Sie da besonders? Ja, bei der körperlichen Untersuchung palpiere ich also den Abdomen. Das Abdomen? Abdomen auch. Ich mache Inspektion, auch Perkussion, ob bei der Patient Rebound oder Abwehrspannung ist. Ja. Ja, bekannt. Labor, was machen Sie da? Ja, ja, nach der Vitalparameterüberprüfung und der körperlichen Untersuchung ja, plane ich eine Labordiagnostik inklusive kleines Blutbild, auch Entzündungsparameter, ja, Herz, Neben, Leber, auch Cholestasewerte. Werte. Mhm. Und wonach gucken Sie noch besonders? Ja, im kleines Blut können wir erniedrigte Hämoglobinwerte. Das erwarten wir, ja. Hm. Ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken, wie potenziell weiteres Vorgehen ist. Ja, als weiteres Vorgehen auch sollten ein Gastro ÖGD, also ÖGD, erfolgen. Mhm. Ja, ja, aber ich habe da noch eine weitere Frage. Beim Labor, was würde man da sinnvollerweise noch mitmachen? Ja, Gerinnungsparameter auch. Und die Blutgruppe schon vielleicht. Blutgruppe, ja. Dass so, man schon mal für den Fall, dass man was machen muss. Ja, ja. Wegen dass man inkludieren muss, dass man Kreuzblut hat. Ne? Hm? Ja, richtig. Wegen des höchsten Blut verloren braucht, kann man Blutsubstitution brauchen. Deshalb wäre es ein ja, Blutkreuz und Blutgruppe ja, zu beurteilen. Genau, okay. Mhm. Und danach als, gut, ja. Als bildgebendes Verfahren würde ich Ösophagogastrodiodenoskopie. Genau. Mit dieser Untersuchung können wir die Blutung stillen mit Adrenalinlösung oder mit Klempen. Mhm. Klemmen, ne? Mhm. Ja, auch ich würde Helicobacter pylori überprüfen, ja. Mhm. Wenn bei der Patient Helicobacter pylori positiv ist, würde ich eine Antibiotikatherapie, das heißt Triple Antibiotikatherapie oder ja, anordnen, dass genau. Mhm. Clarithromycin, Amoxicillin, gegebenenfalls Metrandosol und mit Pantoprazol. Wenn es nicht Helicobacter pylori negativ ist, ja, können wir mit Pantoprazol gegebenenfalls verabreichen. Auch. Mhm. Und aber in erster Linie ja, sollten wir die Blutung stillen, natürlich. Ganz genau. Mhm. Danach würde ich den Patienten empfehlen, Ernährungsumstellen, fetthaltige und zuckerhaltige Ernährung zu verzichten, auf Sport zu machen. Auf ihre alten Tage soll die sich noch umstellen, ja. Ja, richtig. Ja. Das ist eigentlich alle Patienten mit über 50, 60 Jahre ist wichtig, aber in diesem Fall auch können wir besonders empfehlen. Empfehlen, ja, das ist schon richtig, ja. Hm. Ansonsten, der Patient habe Übelkeit, Nausea, ja, auch wir können auch ein Medikament, das heißt Metoclopramid, verabreichen, wenn es erfolgreich ist. Hm. Ansonsten, Ja. Haben wir doch schon ein schönes Programm. Haben Sie doch schon gut geplant, was Sie alles vorhaben. Und haben doch auch für alle Eventualitäten schon das weitere Vorgehen wunderbar beschrieben. Gut, dann untersuchen Sie mal die Patientin jetzt weiter. Ich bin gespannt, was die ÖGD bringt. Und dann halten Sie mich bitte auf dem Laufenden darüber. Ja? Was ja. dabei rausgekommen ist. Okay? Okay? Dankeschön. Alles klar. Ja, wunderbar. Hat noch jemand eine Frage dazu? Ja, Dr. Gündüz. Ich habe keine Frage, aber ich möchte ein bisschen einfügen in der Therapie. Mhm. Ist diese Fall, ich denke, eine Notfallsituation. Ja. Und wir haben Arzt nicht diese Situation empfohlen und werden gemacht. Zum Beispiel eine Konsul viszeral Chirurgie und stationäre Aufnahme Infusiontherapie und nasogastrische Dekompression durchgeführt werden, sollten. Also sollen wir eine Ja, also ich glaube, das ist jetzt wieder so ein bisschen das Problem dieser theoretischen Sprachprüfung, ja, dass man natürlich eigentlich so eine Patientin nicht episch breit befragt, sondern dass man eigentlich schon mal erstmal was macht, ja, ja. Und die praktisch ans Monitoring hängt und dass man der als erstes mal vielleicht schon mal zwei Zugänge legt, ne? Ja. Aber das ist natürlich in dieser gerade auch in dieser Zoom-Situation ein bisschen sehr schwierig. Aber natürlich wäre das irgendwie schon angezeigt, klar. Aber die hat ja noch keine Zeichen davon gehabt, dass sie jetzt hier jeden Moment vom Stuhl fällt. Ja. mag das vielleicht gerade auch so gehen. Auch, aber, auch in diesem Fall vielleicht kann man eine Koloskopie denken, also aber ja nicht vielleicht am Anfang, vielleicht danach. Das ist älter Patient, der dunkle Stuhl, ja vielleicht. Also, ja, aber ja eigentlich nur, wenn das obere ausfällt. Ja. Ja. Wenn die oben keine Blutung hat im Magen, dann könnte man weiter gucken sozusagen. Mhm. Ne? Und, aber wenn es tatsächlich bei der oberen Blutung, wenn die sich bestätigt. Ja. Dann, ja, es braucht man nicht. Und vielleicht wäre es auch am Anfang bei der Anamnesegespräch zu den Prüfer sagen, ja, das ist ein Notfall. Ich würde gerne die Notfallsituation ergreifen und so weiter. Ja, wäre besser. Das ist, glaube ich, das, was Dr. Gündüz gerade gemeint hat, ne? Ja. Dass man praktisch, wenn man hört, was die Patientin beschreibt, dass man sagt, oh, hallo, Freunde, jetzt müssen wir die erstmal anschließen und eine Infusion reinhängen und was weiß ich, zumindest mal nach dem HB gucken. Damit die jetzt nicht gleich hier vom Stuhl fällt, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Hinweis, ja.